Eltern frei. Es ist die Ruhe vor dem großen Sturm, keiner weiß, wer wird der Sieger sein. Sie stehen sich gegenüber, die Krieger des Lichts und die Herrscher der Nacht. In der ewigen Schlacht der Schlachten, im heiligen Krieg um die Macht. Hörst du den Schlachtruf des Kriegers? Im Kampf gegen jeden Feind. Der Schlachtruf des Kriegers. Sein Leben ist dem Tod geweiht. Ihre Klingen trennen Köpfe von Leibern, Blut ertränkt das Gras. Odins Krieger kämpfen wie Helden, ihre Kräfte verdoppelt der Hass. Tod und Gewalt regieren seit Jahren, die Schlacht wogt hin und her. Doch so viele Feinde sie auch töten, es werden immer mehr. Hörst du den Schlachtruf des Kriegers? Im Kampf gegen jeden Feind. Der Schlachtruf des Kriegers. Sein Leben ist dem Tod geweiht. Der Schlachtruf des Krieges.